Dies sind unsere Schlagzeilen. Anklage gegen Ehemann widerrufen, Einbruchsrisiko steigt im Winter und Hoya Dukes treffen auf Neustadt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Eine Frau aus Liebenau hat gestern die Anklage gegen ihren Mann widerrufen. Sie habe die Vorwürfe nur erfunden. Seit gestern musste sich der 28 Jahre alte Ehemann wegen Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten. Nun gab die Frau zu, ihn lediglich aus Rache angezeigt zu haben. Er habe durch seine Spielsucht das Familienleben zerstört und sei aggressiv geworden. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage eingeleitet. In der dunklen Jahreszeit steigt die Anzahl der Einbrüche. Die Polizei Nienburg weist deshalb besonders auf die Einbruchsprävention hin. Türen und Fenster sollten beim Verlassen des Hauses unbedingt abgeschlossen werden. Dazu Polizeisprecherin Gabriela Mielke. Der Trend der Zunahme der Einbruchstaten zur dunklen Jahreszeit zeigt sich jedes Jahr wieder und das eben auch in unserem Landkreis. Und hier steigen besonders die Fallzahlen der Tageswohnungseinbrüche. Das heißt, die Täter kommen am Tage und nutzen eben die Abwesenheit der Bewohner. Ein Auto geriet gestern gegen 8.16 Uhr in Balge an der Behlinger Mühle in Brand. Das Auto brannte komplett aus. 20 Feuerwehrleute erstickten die Flammen. Ein technischer Defekt hat wahrscheinlich zu dem Brand geführt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Beim Jahresauftakt in der Basketball-Bezirksliga heißt der Gegner für die Hoya Dukes am morgigen Samstag TSV Neustadt. Die Grafenstädter treffen als Tabellensechser somit auf den Zweiten. Neustadt konnte bislang alle 5 Spiele gewinnen. Den Hoya Runnern gelangen es 8 Spiele in lediglich 3 Erfolge. Beginn der Partie ist morgen um 18 Uhr in Hoya. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.